Und wie viele Städte lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn und seiner Gesandten auf, worauf wir sie einer strengen Abrechnung unterzogen und mit entsetzlicher Strafe straften.